Euch zu lösen, Auftrag, siehst du mich an, ist mir drauf. Ich weiß die Antwort nicht, ich bin nur Schließer. Heute noch

Oh! Thank you. Oh.